Louis arbeitet überraschenderweise hauptsächlich mit seiner ganz langen Linken, der er Schmeling ziemlich oft im Gesicht trifft. Max hat diese Runde viel besser als die Gruppe, der ziemlich viel einstecken musste. Hält sich allerdings vorsichtig auf Distanz, denn der Neger schlägt wahrscheinlich noch zu hart. Das linke Auge von Max ist jetzt etwas gerötet. Aber das hat ja nicht viel zu sagen. Jetzt eine Reste, Louis Vogel! Louis Vogel! Max wird überlegen! Bravo Max! Bravo Max! Louis hängt sich an ihm auf, ist vollkommen groggy, nicht mehr klar, Verteidigung von dem steht er in der Mitte des Ringes. Der Ringrichter hat ihn zu Schmeling aufgebaut, dann kommt die Rechte wieder und wieder eine Rechte und noch eine. Max fightet jetzt, wie er noch nie gefightet hat, kämpft buchstäblich vom Umfallen, schlägt den Neger zur Zeche, die Seele aus dem Leibe. Der Neger geht zurück, sagt, es kann nicht mehr, da liegt er. Schmeling hat ihn zu Boden getragen. Er kommt nicht mehr hoch, er kann nicht mehr hoch, er schüttelt den Kopf. Er weint, es gibt nicht mehr aus.